um uns dort zu vertreiben. Niemand hat Paranoia damals. Ich meine, es gibt eine Situation, das ist so eine Lieblingsstory von mir. Es gibt eine Situation, das ist die Story, wie das Bullenauto in Kipping zu seinem Grasaufklärer kommt. Ich weiß nicht, ob die Story kennst. Das war so, dass ich an dem Tag oben im Wald ganz offensichtlich mindestens 10 Leute Das war so, dass an dem Tag der Folger sein Auto gemalt hat. In der Folger, da hast du ja auch noch, da gibt es noch so Köllerbahn für Elektrofried. So ein Elektro. Relativ tief ganz gering. Ne? Der Sepp. Der Sepp, ja. Der Sepp und der Folger hatten ihr Auto auf dem sauberen Folgerinhalt, ja. Der Wies stehen. Und alle möglichen Leute waren dabei, die Autos anzumalen. Alle waren total breit. Ne? Ich erinnere mich, das war Bodo und der Dico und so, alle möglichen Leute waren da. Und im Auto, wir haben das Auto vorne abgestellt, sind dann so rübergetigert gekommen und sind halt der geballten Masse entgegen. Masse entgegengetreten. Inzwischen haben wir gesagt, wir haben also erstmal versucht rauszukriegen, wem welches Auto gehört und was weiß ich. Ne? Machen wir den Balaver da leiser, ne? Das ist kein Balaver, das ist Cure. Ne? Und während die mit uns diskutieren, ist da der Fuchel, was ich nenne, Fuchel? Der Alfons. Alfons, genau. Der Fuchel und das Bullenauto rübergezieht, der hat einen Grasaufklärer drauf gemacht. Na? Das zweite war, der Dico und der Bodo haben den Entsorgung schon von einer riesen Grastüte getreten, haben die Ohren gemacht und die ist rumgegangen. Verstehst du? Ich meine, die waren machtlos, die Bullen. Die konnten gar nichts machen. Die sind am Schluss wieder abgezogen und die Autos waren weiterhin auf der Wiese gestanden. Und so weiter und so fort. Ne? Und ich meine, die müssen echt schon furchtbar dämlich gewesen sein, dass sie damit Geruch haben, dass da irgendwas im Busch ist. Mhm. Oder dass da irgendwas Illegales brennt. Ne? Das, verstehe ich, was ich meine? Ja. Wenn es jetzt so gewesen wäre, dass die Stadt das jemals wahrgenommen hätte, mit Stadt meine ich jetzt also nicht nur nicht nur die Politiker, sondern auch die Polizei, ja, dann wären die dort gegen innen geschritten. Einfach deshalb, die hätten das damit begründet, dass wir durch unser Rumlungern der offensichtliche Wanderer gelöst sind. Dass die ja den ganzen Kram damit gebaut haben, damit wir uns da oben austoben, ne? Sondern damit sich irgendwelche Wandervereine dort erholen können. Und die hätten uns dort vertrieben.